1 Live. 4. Dir und euch wünsche ich einen schönen guten Abend hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Anlässlich der Ereignisse in Japan bin ich zwar einerseits wie eigentlich üblich der Meinung, dass ich hier schon ganz vernünftiges Zeug mit in die Sendung gebracht habe, aber ob mir die ganz große Euphorie hier und da gelingen wird, das wage ich vorab doch mal zu bezweifeln. Ihr glaubt ja gar nicht, wenn man Musik in den Händen hält, nicht wenig davon, wie viele Assoziationen oder unfreiwillige Referenzen sich zu diesem Erdbeben, zu der drohenden Nuklearkatastrophe ergeben. Wenn ich nur zum Beispiel hier an den ersten Titel denke, den ich vom Namen her zunächst überhaupt nicht beachtet hatte. Mir ging es eigentlich eher um die Musik eines walisischen Sextetts namens White Noise Sound, dessen selbstbetiteltes Album bereits im Januar erschien. Aber wir dürfen diese Band nicht überschlagen. Und ein Titel, der mir besonders gut gefällt, aus diesem Kraut- und Psychedelic-Punk-Geschrammel-artigem Album, ist einer namens There Is No Tomorrow. Wie gesagt, das ist einer dieser Zufälle, über die man dann im Nachhinein oft stolpert. Es gibt also keinen Morgen. Hoffen wir, dass das Gegenteil richtig ist. Hier ist White Noise Sound. Thank you. Wir sind hier bei 1Live4 nach dem walisischen Sextett White Noise Sound. Die Älteren unter euch entsinnen sich vielleicht noch der britischen Kultband Spaceman 3. Und an sie gerichtet einfach mal der Hinweis, so viel Spaceman 3 habe ich in letzter Zeit selten gehört wie auf diesem Album von White Noise Sound. Danach kam eine Beschwörung gewissermaßen der Zukunft von Scuba. Das ist sein Beitrag aus der Compilation Mosaic Volume 2, die auf dem Exit Records Label des britischen Vorwärtsdenkers in Sachen Drum and Bass D-Bridge vor einiger Zeit nun schon erschienen ist. Und gerade verklungen, dieses Label könnte nun wirklich zu einem meiner Lieblingslabel avancieren. Mad School kommt aus dem Norden Englands, veröffentlicht jetzt, ich habe glaube ich in der letzten Woche schon einen Titel daraus gespielt, eine neue Compilation, die in Anlehnung an das aktuelle Jahr New Blood 011 heißt, also New Blood 11, wenn man so will. Und daraus habe ich hier gerade den Beitrag eines Typen, eines Produzenten gespielt, der mir schon mit anderen Sachen hier auf dieser Compilation sehr positiv aufgefallen ist. New Age, wie man überhaupt sagen muss, dass das sehr angenehm verspielte Drum and Bass Skulpturen sind, die sich hier und da sogar in Richtung Dubstep bewegen. New Age hier aus der Compilation mit dem Titel Missing You. Jetzt wird's wirklich wunderbar mit Fatima and Floating Points. Red Light heißt dieser Titel, überlang. Und für meine Begriffe legt er so klar die Spur zu Erykah Badu, dass ich gar nicht umhin komme, sie im Anschluss an diese Nummer zu spielen. Red Light von Fatima and Floating Points. To my pressure.

his reflection in me. And he smiled at me when he turned to me. Then he said to me, smiled at me. Precious energy, flow right into me. Power from the sun, the one and only one. Precious energy. Precious energy. Hopsala. 1 Live 4, gleich noch ein, zwei Sätze mehr zu Lean Thomas hier und Erika Badu eben. Thank you. Wir sind hier bei 1Live4. Ich mache einen ganz kurzen Break, nachdem wir das Submotion Orchestra gehört haben mit einer brandneuen Nummer, die heißt All Yours und kam hier gewissermaßen als Kerzenlicht, Candlelight, Dubstep im Remix des aus Leeds kommenden Produzenten Jack Sparrow. Davor Leon Thomas, der mich nun schon fast mein ganzes Leben lang begleitet, zieht man mal so die ersten 13, 14 Jahre ab, an deren Ende, also als ich so Teenager war, ältere Freunde mich auf den Gedanken, auf die Idee und die Ahnung brachten, dass es musikalisch durchaus noch andere Dinge gibt bzw. gab als Gruppen wie zum Beispiel Gary Glitter oder Slade. Und auf diese Art und Weise habe ich dann diesen großartigen Leon Thomas entdeckt mit seinem einzigartigen und für ihn identitätsstiftenden Jodelgesang, den er immer wieder einpflichtet, dieses Jodeln Leon Thomas, häufig in Begleitung des Saxophonisten Pharoah Sanders. Und so war das auch eben im Sunsong. Davor habe ich Erykah Badu aus dem Jahr 2000 gespielt. Dieses Album, das sie damals veröffentlicht hat, Mama's Gun, zählt bis heute zu meinen Liebsten innerhalb ihrer Diskografie. Sie ist damals mit einer oder von einer ganzen Reihe von Jazzmusikern auch unterstützt worden. Der Track Orange Moon wies das auch aus mit Leuten wie zum Beispiel Roy Ayers oder auch Roy Hargrove. Erykah Badu mit dem Orange Moon. Jetzt komme ich mal zu der Berlinerin Ellen Alien, die vor einiger Zeit ein richtig gutes Album veröffentlicht hat, das heißt Dust. Und auch das Remix-Album, das jetzt erschienen ist, muss ich vor dem Original nicht verstecken. Kommt hier zum Beispiel Ripperton's Backlash Remix vom Titel My Tree. Schöne Naturgeräusche, ich will die nicht groß stören, mach die mal ein bisschen lauter, dann kommen gleich sehr interessante Beat-Patterns. Soweit von meiner Seite. Bis gleich. Infos mit Sandra Polch um 23 Uhr. Behörden geben Entwarnung für Reaktor in Onagawa. Merkel hält deutscher AKW für sicher und das Wetter mit vielen Wolken. Aus dem japanischen Atomkraftwerk Onagawa ist nach Angaben der Behörden keine Radioaktivität ausgetreten. Das hätten Untersuchungen ergeben. Die in der Gegend gemessene erhöhte Strahlung könnte von Reaktoren in Fukushima stammen. Wegen der erhöhten Werte war am Nachmittag der nukleare Notfall für Onagawa ausgerufen worden. Inzwischen seien die Werte wieder normal. In einem anderen Kraftwerk in Tokai ist das Kühlsystem teilweise ausgefallen. Nach Angaben des Betreibers konnte die Temperatur des Reaktors durch andere Pumpen inzwischen wieder etwas gesenkt werden. Wie genau es in der schwer beschädigten Anlage Fukushima aussieht, ist schwer einzuschätzen. In dem einen Reaktor ist eine Kernschmelze wohl im Gange, in dem anderen könnte es zu einer Explosion kommen. Bundeskanzlerin Merkel will mit den Ländern über die Sicherheit deutscher Atomkraftwerke beraten. Voraussichtlich am Dienstag wird es ein Treffen mit den Regierungschefs geben. Die von SPD-Chef Gabriel geforderte sofortige Stilllegung alter Atomkraftwerke lehnte Merkel ab. Unsere Kernkraftwerke sind nach Maßgabe dessen, was wir wissen, sicher. Und dennoch müssen wir jetzt gucken, was erfahren wir von Japan, was sagt uns das und was müssen wir eventuell in Schlussfolgerungen daraus ziehen. Merkel räumte ein, dass die Atomenergie eine auslaufende Technologie sei und sie sprach sich für einen möglichst schnellen Übergang zu erneuerbaren Energien aus. In der arabischen Welt haben wieder tausende Menschen gegen ihre Regierungen protestiert. Im Jemen gingen Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen Demonstranten vor. 8 Menschen kamen ums Leben. In Tunesien gab es 2 Tote. In Bahrain schossen Polizisten von einer Brücke auf Demonstranten. Mehrere Menschen wurden verletzt. In Oman hat der Sultan politische Reformen angekündigt. Er will Abgeordneten mehr Mitsprache bei Gesetzen zugestehen. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Rückstand auf Tabellenführer Dortmund verkürzt auf jetzt 9 Punkte. Die Leverkusener gewannen das Verfolgerduell beim FSV Mainz mit 1:0 und Trainer Jupp Heynckes hatte kaum was auszusetzen. Das Spiel haben wir durch unsere Einstellung, durch unsere Leidenschaft und durch unsere Moral gewonnen. In der Art und Weise, wie die Mannschaft agiert hat, das war außergewöhnlich gut. Im zweiten Sonntagsspiel hat der VfB Stuttgart bei St. Pauli gewonnen mit 2:1. In Liga 2 hat Aachen gegen Bochum 1:3 verloren und Bielefeld unterlag 1860 München mit 0:3. 1 live. Sektorwetter. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 8 bis 6 Grad. Nur selten wird es mal nass. Morgen bleibt es meistens stark bewölkt. Auflockerungen sind eher selten. Zeitweise gibt's Regen. Das sind die Höchstwerte morgen. 11 Grad in Bad Salzuflen, 12 in Bottrop und 13 Grad in Bornheim. Am Dienstag so ähnlich und bis 16 Grad warm. Stauschau. Es ist alles frei. Eins live. 4. Hier kommt jetzt ein Titel, den ich mag und der innerhalb des Albums der Loop Troop Rockers für mich sowieso auch das absolute Highlight darstellt. Professional Dreamers ist das Album der schwedischen Loop Troop Rockers, das jetzt erscheint und daraus eben der besagte Titeltrack. Box. got memories for sale, autobiography. Everything that's real now started as somebody's dream. A vision of the future, notes on a wrinkled piece of paper. Like my feet getting too big for these shoes. See you later. And regardless if I win or lose, I gave it a shot. In one way I won anyway, whether you like it or not. And the story's not over, my daughter need me to stay. Like a child, I'll make the rest up along the way. To all beautiful losers, have faith and pride. Don't let nobody kill that creative drive. And to my friends, I love you till next time you see me. Keep conquering the world, word to darkness, keep dreaming. Trip with no end station seems hopeless, but this is the destination. Still got planes to board, tracks to record, but we're not greedy, couldn't ask for more. Suddenly my dream became a nightmare. The music woke me up, now I'm back and it's right here. And I'm a team player, I need these guys. Thanks for holding a seat, let's reach the skies. From big cities to outbacks, we're backpackers. No plans too big for these dream catches. So as long as we breathe, we still strive. Cause it's the dream that's keeping us alive. Ganz kurz zwischendurch, es gibt eine ganze Reihe von Alben, die sich von dem Treiben und auch der Schönheit, sagen wir ruhig, der japanischen Hauptstadt Tokio haben inspirieren lassen. Dazu zählt auch das des Niederländers Nicolay, das vor 2 Jahren erschien und das er dem Tokio-Vergnügungsviertel Shibuya in erster Linie gewidmet hat. Shibuya City Lights Volume 2 heißt das Album, daraus hier Musik. I hope all the jewels over the years have sunken in. Oh no, what have you done to them? Brainwash. Cleaning up the mental plane of whackness and hogwash. The God Squad, how we roll since day uno. Embedded in my mind, kicking these rhymes like Juno. You know, it was syntax error to sound like whatever. He spit paradigm rhymes, the source code clever, etc. Beat goes on like forever. Infinite wit, the integers flip. Too many data types, I'd rather write interactive. Visual languages, the prologues, abstract kids. Always come equipped, strapped with logic. Robotics, it can't be compared to any object. Or people or places, we thinking out the box, bet. See me the spark in your pound, yo, you rock yet? Nah, headliner, designer, your time's up. You thought that, but he fought back and now the rhymes bust. All over the planetarium, he's scaring them. An algorithm, he spit liquid, aquariums. Vegetarianism could bring a life to prism. Shining on the world like Apsu, which is a capsule of info. Flow by the tenfolds, it's natural. So you like what you see, get with the program, it's actual. Get with the program. Get with the program. Get with the program. Get with the program. Get with the program. Get with the program. Get with the program. Get with the program. In other words, it means get your life together. Spoken tokens flip, he don't write whatever. So clever like Ibadu with the window seat. Think about freedom, traveling to far regions. South Africa land, prestigious guest of honor. You should think about switching your lineup. He's that high up, fine wine and glass, no cup. One line is blast, so what? Can they speak to the people to lift them up? Nah, I doubt it. Vocabulary lactose intolerant, so full of it. Respect my conglomerate. Designer spit, name brand flows, it's mere quality. Follow me, /, who is JR? Word up, my passion is my day job. Vocals stay raw, that's what he known for. Other sound the same like Clone Wars. Blacking on the orange level, on the way to Zone 4. High class, blast off entertainment. Putting the missing pieces in its proper arrangement. The realness done got tainted, already been painted. From pure crystal green to amber, he getting amped up. Globe try to die, the passport all stamped up. Your blowing steam like condensation is barely damped up. He speak the HD camera, get your stamina. Vibes clamped up, schooling all these amateurs. Get with the program. Get with the program. Get with the program. Get with the program. Get with the program. Get with the program. Get with the program. Get with the program. We'll be right back. Hier. Das ist ein Track aus dem neuen Album des Cambridge Drum and Bass Producers Newton. Das ist sein insgesamt drittes. Dan Gresham heißt der bürgerlich. Words and Pictures heißt dieses Album. Und das ist so famos, so großartig, dass ich wirklich nicht wusste, was soll ich überhaupt spielen. Da bin ich hier anfangs jetzt. Wir haben gerade einen Titel gehört. Ich habe leider eine sogenannte Vorab-Copy ohne jede Angaben, kann also nicht sagen, wem die bezaubernde Stimme hier gehörte. Bin ich vorab auf einen Track verfallen, der schon fast so in Boogie-Blues-artigen R&B driftet. Aber der Großteil dieses Albums wird schon eingenommen von superklasse guten Drum-and-Bass-Nummern. Newton. Davor habe ich gespielt den Berliner Beat, Wizard Beat, Wissenschaftler Robert Koch, den einige sicherlich auch kennen, wahlweise unter eigenem Namen oder aber mit seiner Formation Jacuzzi. Jetzt hat er sich nicht zum ersten Mal mit einem amerikanischen Rapper zusammengetan. Diesmal ist es John Robinson von der Science of Life Crew. Und die beiden nennen ihr Album Robert Robinson. Und daraus habe ich eben den Titel The Program gespielt. Nicolay aus den Niederlanden, Robert Koch und Newton. Jetzt bin ich doch ein bisschen ans Schwärmen gekommen, anlässlich Newton. Dann schlage ich vor, also wenn ich das schon getan habe, hören wir auch direkt mal den Opener dieses Words and Pictures Albums und werden dann wieder so ein bisschen chilliger hier. Newton, Words and Pictures.

1-3-4. Ich mische mich an dieser Stelle mal ganz kurz ein. Elektronische Musik aus Argentinien kam bei mir in den letzten Wochen und Monaten durchaus immer mal vor und ich müsste sogar strecken und sagen, auf Jahre gesehen, wenn ich zum Beispiel an Namen denke wie Gustavo Lamas oder auch Franco Cinelli. Jetzt spiele ich hier gerade Musik aus einer wunderschönen Compilation, die heißt Landscapes of the Future, also Zukunftslandschaften, und vereinigt größtenteils argentinische Produzenten, Techno-House-Produzenten, die sich hier von ihrer dubbig-ambienten Seite zeigen. Ein europäischer Gast ist drauf, nämlich aus Polen, Jacek Sienkiewicz. Und diese Nummer, die als lupenreiner Dubstep fast startet, driftet in elektronische Welten. Und ich will mich kurz fassen, denn der Künstler Leonel Castillo macht sich langsam wieder auf den Weg zurück zum eingangs gewählten wunderhübschen Dubstep-Motiv. Live 4, Back in the Days, Ladies and Gentlemen, zwei Tracks, die ich gerade gespielt habe. Der eine kam von Perverlist, vom Punchdrunk-Label Gather. Und dahinter kam sofort F1 zusammen mit dem großartigen Chrome Star More Fire. Hier sind wir wieder in der Gegenwart bei New Age. Ich kann von diesem Typen nicht lassen, mit seinem Beitrag, einem seiner Beiträge aus der Mad School Compilation heute schon vorgestellt. We'll be right back. 1 Live 4, Matthew Dear and the Gang, möchte man meinen, wenn man das hier hört. Aber es ist im Prinzip ja nur er, der jetzt in Kürze seine Slow Dance EP veröffentlicht, wobei EP eine handfeste Übertreibung ist, befinden sich auf dieser Remix EP doch locker 10, 12 Beiträge. Darunter einer von Mark E., als Remixer entsprechend Little People, der Track Matthew Dear, die Slow Dance EP. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in Elektro rein, in diese Musik, die eine so lange Geschichte hat und die der britische Produzent Om Unit für meine Begriffe in seinen Tracks ziemlich kompakt verdichtet gewissermaßen. Seine neue EP ist The Tims EP mit insgesamt 5 Tracks. Dabei sind auch ein paar Remixe. Dieser zum Beispiel von einem Mann oder einer Frau namens Salva. Prawn Cocktail ist der Track, den wir hören. Bis zu den Infos um 24 Uhr. Hier ist Om Unit. Ich möchte hier zunächst aus mehreren Gründen mit einer New Yorker Band weitermachen. Ein Trio, dessen Musiker bereits vor Instandsetzung dieser Band einen recht guten Ruf in der sogenannten Indie-Welt hatten, spielten sie doch in nicht nur von mir geschätzten Bands wie zum Beispiel Don Caballero, Tomahawk oder auch Helmet. Die Rede ist von der New Yorker Band Battles, die auf dem britischen Warp-Label veröffentlicht und im Sommer, genauer gesagt im Juni, ihr neues Album veröffentlichen wird, um dann auch für einige ganz wenige Konzerte nach Deutschland zu kommen. Ich weiß, das ist Schnee von übermorgen. Ich sag's trotzdem mal, am 10. Juni ist ein Auftritt im Sektor geplant, und zwar im Freizeitzentrum West in Dortmund. Vorab ist mir ein Song aus diesem Album, Gloss Drop wird das heißen, zur Verfügung gestellt worden. Dieses Lied heißt Ice Cream und featuret Matthias Aguayo. Das mag eine kleine Überraschung sein, wie überhaupt diese Band ja nun sehr faszinierend ist. Ich hatte mal das Glück, sie live zu sehen. Das ist ein sehr dichter, drängender Sound, sehr rhythmusgetragen mit vielen analogen Sounds, die da rumsegeln. Aber irgendwie, wie gesagt, ist das immer extrem eng und kompakt, was diese Musiker da mit aller Wucht nach vorne treiben. Battles hier jetzt mal mit dem Titel Ice Cream, der aber relativ offen daherkommt und sogar so ein paar Calypso-Schattierungen offenbart. Und ein Grund mehr für mich, ihn zu spielen, kann ich doch danach zu meinem UK-Liebling, einem von Ihnen zumindest, Bullion, überleiten. Yeah.

Live, ein paar Songs in einer Reihe. Ich sag gleich, was wir hören. This is the soup that I believe in. This is the smoke I'm always breathing. This is the way I share my breakfast. This is the way I serve my sentence. I know I should lay low. I should stand tall. This is the beard I'm always growing. See them floating, her empress beards, they float so holy. Their beards are here, they gently hold me. Well, who knows, who knows? Yeah, I may come home. Yeah, I may return. This is the way I'm always leaving. This is the soft voice of the evening. This is the way I hear my father. These are the flames that drown the water. Well, I knew I could stand tall. I could lay low. This is the sound that swims inside me. That circle sound is what surrounds me. This is the land that grows around me. And these are the hands that come in handy. Well, we've known, we've had a choice. We chose rejoice. 1 Live 4, ich sag ganz kurz, zwei, drei Songs in einer Linie waren das, was wir da im Einzelnen gehört haben. Zunächst ein Italiener, der in London lebt, bürgerlich Alessio Natalizia. Er nennt sich aber, Achtung, Banjo or Freak Out. Und genau unter diesem Künstlernamen hat er auch sein Album veröffentlicht, also selbst betitelt. Und das ist ein fantastisches Debütalbum, das muss ich in aller Klarheit hier sagen. Der Mann schichtet sehr gekonnt, hat aus meiner Sicht die Vorbilder oder die Inspirationen, die da vielleicht Pate stehen bei seiner Musik, sicherlich nicht für sich alleine gepachtet. Ich denke da zum Beispiel an die immer wieder gern zitierte britische Band My Bloody Valentine. Aber was er da macht, das hat gute Melodien, dann kicken gute Drums rein, wie wir das eben gehört haben. Und es macht Spaß, ihm wirklich zuzuhören. Banjo or Freak Out. Daraus habe ich einen Titel gespielt und dann fast im selben Groove. Gewissermaßen ging es weiter mit dem Amerikaner Kurt Weil aus Philadelphia, dessen Album Smoke Ring for My Halo für mich persönlich so etwas wie das Album des Monats März ist. Ich habe zumindest noch nichts Besseres gehört. Fantastische Songs mit einer leicht schemenhaft verhuscht vorgetragenen Stimme. Und ich habe ständig überlegt, woran mich das erinnert. Diese Musik, die so ein bisschen insgesamt auch hippiesk vorgetragen ist, die in den Texten echten Witz hat. Einen habe ich letztens schon mal gelüftet nach dem Motto, als Jesus geboren war, war ich dabei. Ihr kennt mich ja, ich bin immer unterwegs. Das sind so Sachen, da kann ich wirklich drüber lachen. Kurt Weil, Smoke Ring for My Hello. Und aufgrund seiner Stimme bin ich dann irgendwie bei Devendra Banhart gelandet und einem älteren Titel, den ich hier mal von ihm gespielt habe, aus seinem 2004 erschienenen Album Rejoicing in the Hands. Gerade anlässlich dieses Albums, aus dem ich Musik gespielt habe, konnte und kann man ihn in der Tat stimmlich so ein bisschen mit Mark Bolan vergleichen, den ich hier gerne bringen würde, mit einer Uraltaufnahme, also noch vor T-Rex. Da hieß die Band noch ausgeschrieben Tyrannosaurus Rex. Jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, jugglery, juggl

1 Live 4, vor drei Wochen etwa bereits, hat dieses Album, als ich es erstmals hörte, mir, wie sagt man jetzt, den Atem verschlagen. Dass ich es bisher noch nicht gespielt habe, liegt daran, dass ich es nicht genau zu platzieren wusste. Sowas kann schon mal vorkommen. Der Mann, den wir hier gehört haben, kommt aus den USA, er heißt Phil Manley. Ich habe diesen Namen noch nie gehört. Life Coach ist sein Album, auf dessen Cover er derart plakativ nur mit sich und Gitarre zu sehen ist, sieht man mal davon ab, dass hinter ihm ein leicht bewölkter blauer Himmel zusätzlich noch zu sehen ist, dass ich davon ausgehe, dass er all das, was er hier minimalmäßig repetitiv fabriziert, dass er all diese Klänge letztendlich aus seiner Gitarre hervorzaubert. Da sind wirklich großartige Pieces drauf. Dieses hier etwas weiträumig, fast schon ins Ambiente gehen, die Nachtvisionen, Night Visions, aber auch Titel, die etwas dynamischer, tempolastiger daherkommen und sogar Anflüge von echtem Krautrock haben. Phil Manley, Life Coach, auf dem amerikanischen Thrill Jockey Label erschienen. Echt ein gutes Album. Davor habe ich eine britische Band gespielt, Vessels, die auf Helioscope, ihrem Album, wirklich gute Momente haben. Meat Man ist der Titel, den ich gespielt habe. Eine Band, die so ein bisschen im Bereich Prog und Post-Rock sich bewegt, gelegentlich aber es auch durchaus schafft, wie im eben gehörten Song, so eine gewisse leichte Pop-Attitüde der Marke Radiohead vielleicht einzunehmen. Und davor ein Titel mit sehr schlankem Gerüst im Grunde, aber sehr emotional, nicht zuletzt durch diesen großartigen Sänger. Das ist die amerikanische Band Arboretum, deren Album The Gathering mich auch in diesen Wochen echt umtreibt. Und aus diesem The Gathering-Album habe ich den Highwayman gespielt. Schau mal ganz kurz auf die Uhr, wir haben noch so eine knappe Viertelstunde. Ich würde gerne auf eine Veranstaltung zu sprechen kommen, die ich vor 3-4 Wochen hier schon mal erwähnt habe, die sogenannte British Jazz Week. Im Rahmen dieser britischen Jazzwoche kommen insgesamt 6 in England recht populäre Bands, Interpreten nach Deutschland und spielen eine Woche lang immer im steten Wechsel in 2 Clubs hier im Sektor. Das Ganze geht heute am Montag gewissermaßen los. Im Dortmunder Domizil mit dem Julian Siegel Quartet und gleichzeitig spielt im Stadtgarten in Köln der Brite Jason Yard und zusammen mit Andrew McCormack. Der Julian Siegel ist dann morgen, also genau genommen, wir befinden uns ja schon im Montag, also am Dienstag, in Köln im Stadtgarten zu Gast. Und wenn wir mal dann am Dienstag nach Dortmund schauen, ins Domizil, dann gastiert dort Soweto Kinch, ein Saxophonist und Rapper mit afrikanischen Wurzeln, der, entschuldigt bitte, der seinerseits dann am 16.03. wiederum im Domizil spielt. So wechselt das also immer hin und her. Wenn ich das ganze Spiel hier beschreibe, sitzen wir morgen noch hier. Aber beide Clubs haben ja die entsprechenden Webseiten, auf denen sich das überprüfen lässt. Ich persönlich bin derzeit, nicht zuletzt bedingt durch die Ereignisse in Japan, in einer Stimmung, dass ich gerne mal so aus, wie soll ich das sagen, aus meinem Trott so gerne raustreten würde und mich offen gestanden echt freue. Ich möchte mal so ein bisschen ins Bierglas schauen und mir zumindest einen dieser Abende wahlweise in Köln oder in Dortmund genehmigen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Hier haben wir mal ein paar Takte vom Julian Siegel Quartet um den Saxophonisten eben Julian Siegel. Thank you. So nahtlos wie eben möglich habe ich versucht, von Julian Siegel überzuleiten zu Kit Downs. Bei Julian Siegel muss ich natürlich noch nachtragen, dass er nicht nur Saxophone spielt, sondern auch Klarinette und Bassklarinette. Das hier ist Musik vom Kit Downs Trio, ebenfalls aus England, Kit Downs Pianist. Und dieses Trio am 19.03. in Köln im Stadtgarten und einen Tag zuvor am 18.03. im Domizil in Dortmund. Den umgekehrten Weg gewissermaßen geht die letzte Platte, die ich spielen möchte, soeben erschienen von dem Ruhrgebiets-Saxophonisten Jan Klare und seiner großen Band The Dorf. Das neue Album heißt Le Record und ist bei einem englischen Label erschienen, nämlich bei Leo Records. Bevor ich daraus Musik spiele, möchte ich mich bei dir und euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Möchte euch alles Liebe und Gute wünschen, eine friedliche Woche. Und würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls dann am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao, macht's gut. The Dorf.